Herrschaften, ich weiß ja nicht, ob Sie in Ihrer Familie auch einen Verwandter haben. Ja, jetzt nicht einen Lieben oder Berliebigen, nicht, sondern so einen richtigen Stinkstiefel. Ja, der Herr dahinter, Sie kennen das. Ja, haben Sie auch so einen angeheirateten Kotzbrocken? So einen ganz schimmeligen Vertreter? Ja, und der, dabei war den sein Bruder so nett. Nicht, wenn meine Cousine den mal geheiratet hätte, der ist außerdem schon gestorben inzwischen. Wenigstens wäre sie Witwe, statt immer noch mit diesen Kanaken zu Gange. Ich hab den neulich erst durch Zufall wieder getroffen, in der Stadt mit seinem karierten Sakko an. Das Mädchen dabei war natürlich nicht meine Cousine, sondern eine Mitarbeiterin, wie er das nennt. Ich meine, womit die bei Ihnen arbeitet, da dürfen Sie aber dreimal drüber raten, sagt er. Das ist das Fräulein Manuela. Also ehrlich, mir blieb das angenehm in Halse stecken. Ich sag... Was geschenkt, Fräulein? Ja, du alten Halsabschneider. Bist du immer noch so reich? Was heißt denn heutzutage schon reich? Mehr als ein Schnitzel kann sowieso keiner auf einmal fressen. Nee, aber es gibt Leute, die können mit einer Hand essen und mit der anderen gleichzeitig ihre Mitmenschen bescheißen. Hau da ab, Mensch, du neidischer Idiot. Er will doch nur wieder Geld. Ich hinterher. Ich sag, das nimmst du sofort zurück von wegen neidisch. Das lass ich mir nicht an der Backe kleben. Das nennt sich schon Verwandte. Was glaubst du, was die mich anschauen seit Jahren schon? Jawohl, Verwandte. Und deinen dicken Ami-Schlitten fährst du auch immer noch, du skrupellosen Verjuxer, du. Ich und neidisch. Junge, wie tust du denn deine Mäuse verdienen? Mit deinen Händen arbeite doch schon lange nicht mehr. Sondern hier mit deinen du Rotzer, du. Richtigen Schmarotzer bist du ja. Wie du mit den Benzinasen tust, da ist kein Wunder, dass da bald nichts mehr von da ist. Hier mit 12 Zylindern eine Weiber scharf machen und die Menschheit kann hinterher sehen, wo sie bleiben. Da hast du was. Und halt die Klappe. Ja, und wisst ihr, was der mir in der Hand gedrückt hat? 100 Mark. Nicht dieser Geizknochen. Ja, dabei, der hat ein Ferienhaus unten in Spanien. 6 Zimmer, ne, Blick auf der Costa Quanta. Die Fensterbänke aus Marmor. Und wissen Sie, wie das Swimmingpool aussieht? So, wie eine Niere mit Sprungbrett. Und denn 100 Mark, ne? Ach, da ist doch eine Beleidigung sowas. Richtig eine Ehrenkränkung. 100 Mark, das kriegt in Spanien sein Gärtner für die Blumennässe. 100 Mark, ne? Ich habe das Geld auch natürlich nicht behalten, sondern gleich für einen wohltätigen Zweck da. Ne? Mir fehlten sowieso noch ein paar Anbauteile für die Bohrmaschine. Die tue ich ja dann an alle Nachbarn verleihen. Also bleibt das Geld irgendwie, kommt das die ganze Gegend hier zugute. Aber durch diesen 100-Mark-Schein, die ist mir noch mal so richtig aufgestoßen, wie wichtig das Sparen ist, nicht gerade für die Zukunft. Und da darf man auch keinen Unterschied machen, ob der Mann jetzt ein Herr ist oder eine Dame. Nicht? Wer mehr wie 1,6 Liter Hubraum hat, gehört verboten. Nicht? Radikal, ja, ohne Ausnahme. Nicht? Da darf auch noch ein noch so angeheirateter Verwandter nicht geschont werden. Ne, ehrlich, muss man im Mensch bleiben, sagt man, bitteschön, hier stehe ich und leider, ich kann nicht anders. Mehr wie 1,6 Liter sind nicht mehr drin. Und ja, dieses Energieproblem, nicht, das ist doch so ein Schwert des Sofakles, nicht, was über uns rumhängt, nicht, wie damals über Adam und Eva, dieser Apfel der Empfängnis. Ja, nee, und da mache ich auch für mich selber keine Ausnahme. Nicht der Treibriemen, ne, oder Treibstoffriemen muss ab jetzt endgültig enger geschnallt werden. Das hilft auch nichts mit erhobenem Zeigefinger, nicht den Splitter im Auge des Nächsten da zum Rumrühren, ne, sondern muss man auch schon mal den eigenen Balken runterschlucken. Ich meine, bei mir wäre das sowieso nicht so schlimm. Ich habe ja nur 1,5 Liter. Ne. Ja, aber selbst wenn es so wäre, nicht, hätte ich eben Pech gehabt, nicht, weil wenn jetzt nicht endlich radikal durchgegriffen wird, dann, was ist die Vita? Hast du fertig? Zeig mal her. Oder ne, Vita, Lass uns doch erst das eine Liedchen singen, weil ich dich gelernt habe. Nicht, das passt mir gerade schön im Rezept. Nicht, und zwar habe ich das genannt, Ermahnung an alle, die mit ihren Autos immer noch Rasen tun. Weder Mensch auf dieser Erde, noch als Saurier lebte in der Herde. Da entstand tief unten unter Persien, außer Erdöl auch noch das Benzin. Dieses Zeug kam dann in viele Tanker und hatte einer Pech, dann sang er. Daraus zog die Wissenschaft die Lehre, Erdöl gibt es auch im Meere. Überall tut man nun danach bohren, teils zum Heizen, teils für die Motoren. Und dann pumpt man's, wenn's auch schwer ist, gleich nach oben, bis die ganze Erde leer ist. Eines Tages ist das Zeug endgültig alle, und dann sitzen alle Menschen in der Falle. Nämlich wenn es erst so weit ist, dann zum Sparen nicht mehr Zeit ist. Drum ermahnen wir jetzt jeden Autoraser, bleibe Mensch und halte Maß mit dein Vergaser. So, wieder, jetzt zeig ich mal, was du da gezeichnet hast. Das hat sie nämlich, das ist als Überraschung gedacht für ihn, ne? Wollte sie der Herrschaft denn hier eine Freude mitmachen? Oh, aber dann muss man die Kleine lassen. Also malen kann die wie diese Mona Lisa, nicht? Also wunderschön. Ja, ja, neulich erst, nicht? Hatte sie von Lehrern ein Käse auf, nicht? Aber der hat so naturgetreu hingehauen, nicht? Was, Peter? Ich konnte mal beinahe riechen. Ja, jetzt lass mal gucken, wo ist denn der Opa? Ah, da, von hinten in den Sessel, nicht? Kann man gerade noch eine Kappe sehen. Ja, aber wunderbar getroffen. Nicht da vorne, das bist du, ne, ist Logo. Und hier, das ist deine Sparbüchse. Nicht, da tust du gerade dein Taschengeld drin stecken. Da, also wunderbar, Vita. Nur sag mal, wolltest du nicht eigentlich malen, wie du für die Zukunft sparen tust? Und das hier hat dir bestimmte Oma gesagt, nicht mit die Sparbüchse. Ah, Junge, da hat sie dir mal wieder was erzählt. Das ist natürlich richtig. Also, richtigen Quatsch genau genommen. Weil mit der Sparbüchse kann man doch die Zukunft nicht mehr gerade biegen. Guck mal, Vita, wenn du Geld sparst, nicht, da sparst du doch etwas, was du schon hast. Nicht, aber für die Zukunft müssen wir alle solche Sachen sparen, die wir nicht mehr haben. Ist das klar? Nicht, was Zukunft ist, weißt du doch. Nicht, oh ja, Zukunft, oh, das ist so eine Angelegenheit, da tun die Experten auch noch drüber streiten. Nicht? Die einen meinen ja, die kämen schon gleich, ich täte schon draußen vor der Tür stehen, ne, wenn dann vor der Haustür. Ja? Die andere meinen ja, die hätte noch ein bisschen Zeit, bis die soweit ist. Nicht? Aber dass die eines Tages über uns reinbricht, die besonders im Winter, ich, das hat schon dieser eine Ami gesagt, Jimmy Knacker mit seinen Erdnüssen. Nicht, wenn die Zukunft einmal da ist, nicht, dann wird die Menschheit aber Rotz und Wasser heulen, nicht, nämlich Schweiß und Tränen. Vita, du, ich hab mir doch neulich mal von dir deinen Lachsack geliehen. Weißt du noch, den einen Abend? Ja, was glaubst du wohl wofür? Da habe ich Tante Friedchen mit unter die Arme gegriffen. Die wohnt doch in diesem Mietshaus an den alten Sportplatz, gleich nach der Unterführung. Und da sind aber alle 10 Parteien nicht vor Schreck auf den Hintern gefallen, wie sie die letzte Ölrechnung, die Nachzahlung für kriegten. Nicht, ja, meinte die Hausverwaltung, na, wir können auch weniger heizen, nicht, aber dann ist nicht mehr so warm. Ja, wollte natürlich auch keiner. Nicht, am Sparen wollte niemand dran. Nur wohnt der Hausmeister ja einen Block weiter und ist sowieso meist besoffen. Und da hat denn Tante Friedchen selber entschlossen, für diesen guten Werke, und ist ein Stickum nach unten in den Keller und die Heizung von 22 auf 18 runtergeschaltet. Da konnte man in die Wohnungen gleich gewahr werden, besonders an der Temperatur, paar Tage lang. Und dann wurde es plötzlich wieder wärmer. Friedchen gleich ihren Heizkörper in die Rippen gefasst. Tatsache. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie noch mal runtergewackelt, da stand die wieder auf 22. Und das ging nun ein paar Wochen hin und her. In Hause wurde geredet und gerätselt, wer das wohl sein könnte. Nicht denn extra Schloss wollten sie vor der Heizungstür machen und also Schikanen. Friedchen selber hat natürlich immer so getan, als ob sie von nichts eine Ahnung hätte, wie unter kein Wässerchen trüben könnte. Aber irgendwann wurde ihre dauernde Rennerei doch zu viel. Und ob ich nicht mal kommen könnte, für die anderen neuen Parteien das abzugewöhnen, dass die da dauernd eigenmächtig an der Heizung rumfummeln. Ich sag, Friedchen, die Menschheit wird nur am Sparen fangen, wenn sie richtig Angst haben. Deshalb gibst du mir jetzt mal ein schönes Bettlaken. Ich will zuerst ein zweischläfriges. Taschenlampe steck ich ein. Und du tust diesen Dingen bedienen. Nicht? Den habe ich extra dafür mitgebracht. Und dann sind wir runter. Auf 18. Auf aus. Geht jetzt schneller, bis es oben kalt wird. Da sind sie eher unten. Hab ich noch die Birne locker gedreht und haben wir uns da unten hingesetzt. Tante Friedchen auf den Krümmer von der Wasserleitung und ich direkt neben den Brenner. Aber das glaubt man gar nicht, wie lange die Kälte braucht, bis sie oben ist, wenn man selbst in der Heizung hockt. Naja, so nach einer Stunde in der Dunkelheit fragte denn auch Tante Friedchen. Da kommt kein Aas. Glaubst du nicht, dass wir vielleicht doch Unrecht tun? Ach, Tante Friedchen, ich weiß, wie du fromm bist. Die 10 Gebote sind dir heilig, aber das 11. heißt, du sollst nicht aasen. Da musst du keine Angst haben. Wenn die oben kalten Arsch kriegen, dann werden sie schon hier antanzen. Und eine halbe Stunde später ging es auch schon los. Kam erst eine gewisse Frau Käsebär von erster Stunde. Dann holte die noch Herr Mahlmann von Parterre dabei, ja, dass er sie mit seiner Männlichkeit da unterstützen soll. Und den muss meine Abschreckung wohl ganz schön in die Hose gefahren sein. Weil 10 Minuten später. Polizei! Los mit dem Hund, rauskommen! Komm! Was soll denn dieser Blödsinn? Blödsinn von wegen! Ich handle hier in höchstem Auftrag. Oder warten Sie mal, in allerhöchsten sogar. Weil wenn wir die Zukunft retten wollen, muss die Zimmertemperatur in der Wohnung aber dramatisch gesenkt werden. Ist eine extra Anordnung. Aha, und von wem haben Sie die? Von Präsident der Vereinigten Staaten, Herr Döbel. So, wieder, jetzt gehst du. Adi, hat sich schon verkrümmelt. Das braucht ihr nämlich nicht unbedingt mitkriegen. Jetzt wird so viel verplempert, bloß für reine Angeberei. Nicht, was ich Ihnen da erzählt habe von meinem Schwibcousin. Nicht mal seine 12 Zylinder. Ja, ich meine, das ließe ich auch bescheidener machen. Ehrlich, wie ich in meiner Jugend, meinen Blüte, zugange war. Ja, das sieht man heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich könnte Ihnen noch Fotos zeigen. Ja, doch. Ich habe auch mal als Jugendlicher angefangen. Nicht? Und wenn wir dann am Tanzvergnügen gegangen sind, ich so Kirmes, Schürzenfeste, diese Sachen, ja, dann haben wir uns immer hier und hier die so ganz, ganz kleinen Tröpfchen Benzin hingemacht, die für nette Weiber einen Verdacht kriegen sollten. Man hätte ein Motorrad. Und ja, da konnte man natürlich beim Tango viel schärfer rangehen. Nicht? Das hat die Dame da so beim Wechselschritt aber wunderbar auflaufen lassen. Richtig mit Schmackes. Also ehrlich, das hat immer wunderbar hingehauen. Oder auch in Urlaub, nicht? Wenn die Leute da jumboweise, wer weiß wie weit fliegen, nicht? Hinten aus der Düse fließt der teure Sprit eimerweise raus, nicht? Auch nur für das sie angeben können, wo sie wieder überall amüsiert haben. Nicht? Und unser eins ärgert sich ein Loch im Dingens. Ne? Oder wer lieber so da in dieser Autobahnstau nach Süden wälzt, ja, Herrscher, dann kostet doch alles das Benzin, was uns dann hinterher fehlt. Ne, sparen im Urlaub kann man ehrlich am besten, wenn man gar nicht erst hinfährt, nicht, sondern sein Mallorca gleich am Balkon macht. Passen Sie mal auf. Da drüben der Lehrer Leisegang zum Beispiel, nicht, der ist ja hier an der Berufsschule. Und der sitzt seit 14 Tagen, nicht, auch bei Wind und Wetter sitzt er da draußen und ist am Lesen. Ja, das ist so eine richtige, wie sagt man das jetzt, nicht Schmeißfliege, sondern das andere, Ratte, nicht? Eine Leseratte. Schon eine dritte Schwarte jetzt, wo er gerade mit zugange ist. Das erste war so ganz dicken Wälzer und hieß das Kapitol. Und habe ich deswegen auch extra in der Stadtbücherei angerufen. Aber nein, hieß es, das Kapitol wäre in Deutschland noch nicht meldepflichtig und brauchte man keine Sorgen zu haben. Denn wer noch hier geblieben ist in diesem Jahr, sind Familie Sempler. Ja, die sehen immer ganz ulkig aus, wenn man nicht weiß, was die machen. Ja, raten Sie mal. Ja, da kommen Sie nicht drauf. Der ist ein Modellflugzeug am Basteln. 1,20 Meter Spannweite. Und da hilft sie ihm beim Biegen. Und das hier sind die Interessanteste. Die waren sonst jedes Jahr auf Sylt. Nicht, falls Sie verstehen, was ich meine. Und diesmal haben sie sich ihren Stand hier richtig auf dem Balkon ausbaldowert. Das ist er übrigens, der da gerade mit seinen pitschnassen Haaren rauskommt. Da war er wohl unter der Dusche statt in der Nordsee. Da oben an der Wand haben sie eine Höhensonne aufgehangen für zum Braunwerden. Ja, und jetzt kommt sie mit ihrem Kopf hoch. Und wo die Nachbarn nur darüber aufregen tun, ist, dass die hier mitten in der Stadt FKK machen. Ehrlich. Die haben auch unter der Geranien, haben die nichts an. Aber wie der Herrgott selber sie geschaffen hat. Aber ist sehr schwer. Ich habe schon öfter versucht. Holt man sich direkt lahme Arme von. Naja, manchmal ahnt man so ein bisschen was durch die Blumen, aber sonst sind da Einzelheiten nicht zum Erkennen. Jetzt sind sie beide weg. Ja, aber was die dabei für Energie sparen, nicht? Da redet keiner drüber. Oder auch ich hier. Ja, nur das ist doch genau genommen Fernsehen ohne Strom. Ja, kann man nicht nur Unterhaltung dort begucken, sondern auch richtige ernste Sendungen. Nee, Sie kennen doch alle dieses Ehen vor Gericht. Ja, ehrlich, das können Sie mit diesen Dingen genauso gut empfangen, allerdings ohne Ton. Ne? Aber was die Leute reden, wenn sie Knies haben, das ist ja sowieso immer dasselbe. Oder besonders gern gucke ich auch diese Tierprogramme. Nicht, wenn so zwei Täubchen am Schnäbel sind oder der Waldi von Bockmüllers, wenn der so ja, die Straße lang marschiert, ganz gewissenhaft, wie so ein Beamter, kann man fast sagen, pinkelt der erst vor jedem Hausangang auf die eine Seite, dann geht er über die Straße rüber, und kommt genauso sorgfältig auf der Gegenseite wieder zurück. Und zwar ist das von den Hund gar nicht mal als Schweinerei gedacht, nicht, sondern wie wir unser Namensschild in der Tür schrauben, nicht, dass wir da wohnen, nicht, so schraubt er eben mit seinen erhobenen Beinchen, dass die Straße ihm gehört. Fragte Vita, hat Tasse wieder gemahlen? Lass mal sehen. Oh, schön, wie der Opa sparen tut. Ne, das hier vorne bin ich, ist klar. Oh, da habe ich die Tasche am Tisch und bin gerade am Auspacken. Nicht Kaffee, Schokolade, Butter, Zaretten. Ach, das soll sein, wie ich von der Butterfahrt gekommen bin. Nicht? Deshalb hast du hier den Bus nach Cuxhaven hingemahlen. Nicht, da das Schiff, wie das so am Meer lang dampft. Nicht, hier unten, das bist du, ist Logo. Aber sag mal, warum hast du mich denn da so schief am Tisch gestellt? Weil du so besoffen warst. Lass mal sehen. So ein Öske, ne? Das weiß sie ganz genau, dass das nicht wahr ist. Sicher, ich hatte was getrunken, aber nur für gegen die Aufregung hinterher. Aber doch nicht so, ne? Außerdem ist so eine Butterfahrt ein schöner Beweis, wie man mit Energie auch richtig sparen kann. Erstmal der Bus, der säuft ja Diesel, aber kosten tut er 5 Mark. Also so gut wie nix bei der Entfernung. Denn das Schiff selber läuft auch mit Diesel, aber noch billiger wie der Bus. Kostet nämlich gar nichts. Und das ist nun vollgepackt mit teuren Lebensmitteln. Und fährt damit, Junge, also, wie soll man das jetzt genau? Also im Meere, nicht, da gibt es ja diesen berüchtigten Horizont. Den können Sie bei gutem Wetter, nicht, können Sie den sogar, also von ganz weitem sehen, brauchen Sie gar kein Fernglas für. Und zwar liegt der so hinten, hinten geradeaus. Oder der, wenn das Schiff drauf losfährt, liegt er vorne, wenn Sie das vorstellen können. Also vorne ganz hinten. Und an diesem Horizont, da ist eine bestimmte Stelle, wenn der Dampfer da ankommt, die werden mit einer Schlachte Lebensmittel 100%ig zollfrei. Ehrlich, kann man alles viel billiger kaufen. Besonders Kaffee, Alkohol. Ja, dass ich was getrunken hätte, das kann sogar dieser eine Herr von Zoll bescheinigen. Der hat nämlich extra an mir gerochen. In seine Baracke da. Besoffen ist er nicht. Sag ich ja. Traurig bin ich. Und wem gehören nun diese Taschen? Na, das hier ist meine. Da ist nicht mehr drin, wie als zollfreie Ration Vorschrift ist. Und die Kühltasche gehört den Elferts. Paul Elferts. Oder T gehörte. Ist seine Erbschaft. Nachlass, wie das heißt. Und sind Sie also sein Erbe, oder wie sehe ich das? Na, ich nicht. Aber der Angehörigen sind Erben. Und die wollte ich dann mitbringen. Als letzter Gruß von den... Ach, wie heißt das jetzt? Sag mal eigentlich für ein Besoffener, Ersoffener, auch Verblichener? Schöner letzter Gruß. Gefrierfleisch, Butter, Kaffee. Und dann ist hier das Futter aufgeschnitten. Und das ist die Isolierfüllung. Tja, das war ihm wohl abhanden gekommen, das Stereopur. Da hat er eben Zaretten genommen. Für das Fleisch nicht auftaut, weil die tun die Wärme ja auch abhalten. Ich hab meins so in der Tasche. Aber unsere Mama will das ja auch morgen schon kochen. Aber ich habe nicht eine Bohne Kaffee mehr, wie erlaubt ist. Herr Techtmeier, wir haben Ihre Angaben durchgegeben. Jetzt hören Sie doch auf mit diesem Ammärchen. Im Moment kann das Telefon klingeln und dann wissen wir ganz genau, ob es diesen Elferts überhaupt gibt. Uff. Da werden die zu Hause natürlich ja sagen. Weil die wissen doch noch nicht, weshalb ich schon so traurig bin. Und der Kapitän weiß es auch nicht. Der hat mich ja nicht gekannt. Aber ich, da kann doch nicht jeden kennen, der sich auf seinen Dampfer besaufen tut. Da waren ja mindestens 50 voll wie der Strandhaubitzen. zollfrei voll, natürlich. Also Ihr Freund ist vor knapp 2 Stunden umgekommen und das erzählen Sie uns jetzt. Und dabei sitzen Sie ganz ruhig hier so rum. Ja, was heißt hier ruhig? Wenn ich mir den Hintern wackeln täte, da wird er ja auch nicht wieder lebendig von. Und warum sind Sie nicht zum Kapitän, wie er weg war? Weil er selber gesagt hat, wie er ging. Er wäre jetzt so dicke, zollfrei dicke, versteht sich, dass das lange dauern könnte. Und ich sollte genau auf seiner Tasche aufpassen. Ja, bitte, dann habe ich gewartet bis an Anlegen und wie er immer noch nicht kam, ich habe die ganze Schiffslokusse abgeklappert, mit beide Taschen in der Hand. Ja, nix. Sie haben doch auch noch mal nachforschen lassen. War keine mehr an Bord. Und warum haben Sie das dem Kapitän nicht früher gesagt? Er hätte doch umdrehen und Ihren Freund suchen können. Also erstens wusste ich da noch nicht. Und zweitens, also sind Sie mir nicht übel, Herr Kapitän, aber solange die Wellen in Meeren nicht nummeriert sind, ja, wo wollen Sie denn da suchen? Herr Dichtmeier, diese Tasche hier haben Sie bei der Kontrolle ganz offen neben sich getragen. Und diese hier hatten Sie hinter dem Rücken versteckt. Ja, ja, ach Mann, da wusste ich doch noch gar nicht, das war doch vor einer Stunde. Da wusste ich doch gar nicht, ob der schon endgültig tot ist. Das ist doch dieses Fremdwort, Pietät. Also, dass man, solange man nicht ganz sicher ist, dann darf man der Trauer überhaupt noch nicht vom Stapel lassen. Und warum wissen Sie jetzt, dass er tot ist? Weil er nicht schwimmen konnte. Der hat doch nur aus Angst gesoffen. Hat er doch selber gesagt, ne, das Einzige, was an die Butterschiffe zum Kotzen wäre, ist, dass die dauernd am Wasser fahren. Ich meine, das hört man ja oft, nicht, dass sich einer nur so ein bisschen über der Reling beugt, überlegt, ob er vielleicht an Schlechtwerden fängt. Nicht, schon kommt das Meer mit Haut und Haare hochgeschwappt und tut mir ganz plötzlich verschlingen. Ist er weg. Und dann kam die fröhliche Überraschung. Ein Segler hätte ihn aufgefischt. Und zwar sogar noch lebendig. Weil er hätte sich so viele Zarettenpäckchen in seine Joppe versteckt gehabt, dass die funktioniert hätte wie so eine Schwimmweste. Und sie brauchen immer noch schnell Leerpumpen ausnüchtern lassen. Und dann könnten sie wegen der Schmuggelei auch schon verknacken. Und da habe ich mir dann allerdings einen genehmigt. Ich sag, na bitte, also habe ich doch die Wahrheit gesagt, ne? Sie haben uns schamlos belogen. Sie haben behauptet, er ist tot und dabei lebt er. Ich meine, Zoll ist natürlich auch ein Schicksal. Sein Leben lang beschissen werde, hauptberuflich als Beamter. Naja, aber da ist ja beruhigend, dass auch in unserer höchsten Kreise dauernd über den Sparen nachgedacht wird. Ich meine, das merkt man gar nicht so sehr als normalen Fernsehgucker. Aber ich weiß es aus erster Hand von meinem Freund Günther Mörkes. Der ist, sagt er immer so aus Spaß, ne? Er wäre der Vorsitzende von Generaldirektor. Weil er im Auto immer vor ihm sitzt, als Cheffahrer bei der Vereinigte Elektrische. Ja, das sind die größten Kraftwerkshirsche hier in unserer Gegend. Ja, der Günther sagt aus erster Hand, die führende Köppe von der Wirtschaft, nicht, oder Politik und Industrie, das wäre alles ein Ausschuss, sein Direktor mit bei. Und jede Woche hätten die eine Sitzung in München. Und da täten die immer so ein ganz schweres Arbeitsessen zu sich nehmen, für der Zukunft noch zum Retten. Da muss der Günther jede Woche einmal mit den 450er runter, immer einen Tag vor der Konferenz, denn sein Chef donnert da ja mit der Düse hin, weil er, wie gesagt, sparen will, vor allem Zeit. Und der Günther muss ihn denn vormittags an Münchener Riemen einsacken, so heißt der Flugplatz da. Und danach fährt er ihn zu den Hotel, wo die alle Treffen tun, hat er 3 Stunden Zeit und bringt ihn dann zurück zum Flugplatz. Und dann kann er selber entscheiden, ob er den gleichen Abend noch nach Haus zurückfährt oder erst am nächsten Morgen. Mörkes, bitte, Herr Direktor. Wie viele solche Sitzungen haben wir jetzt eigentlich schon hinter uns. 2 Jahre machen wir das, Urlaub abgezogen. 60, 70 Mal waren wir bestimmt schon hier. Donnerwetter. Ein Wahnsinn. Genau betrachtet ein Wahnsinn. Ja, das läppert sich zusammen. Ein Wahnsinn. 60, 70 Mal. Jedes Mal sind Sie mit dem Wagen 500 Kilometer runtergefahren und 500 wieder rauf. Du machst ja nicht in meiner Freizeit. Der Sprit. Das Benzin, Menschenskind. Ich rede mir seit Jahren den Mund fusselig, um die anderen zu überzeugen, dass wir Energie sparen müssen. Und Sie verjubeln 250 Liter Super. Nur um hierher und wieder zurückzukommen. Und das 60, 70 Mal ist doch ein Wahnsinn. Aber Sie können doch nicht vom Flughafen zum Hotel laufen, Herr Direktor. Und dann noch zu Fuß. Das sind ja über 30 Minuten. Das ist doch kein Argument, Mörges. Wenn wir Energie sparen müssen, dann müssen auch wir Benzin sparen. Das ist doch logisch, oder? Logisch und moralisch. Und seitdem muss der Günther Mörkers mit der Bundesbahn. Da muss er den Wagen Huckepack verladen, einen Abend vor der Sitzung. Und den hat er allerdings über den Betriebsrat durchgedrückt, dass er in Liegewagen nicht einpennen könnte, wenn er da mit 5 anderen um eine Wette schnarchen muss. Und kriegt er seitdem Schlafwagen. Da steht er sich genau genommen noch besser bei. Oder liegt er sich. Ne? Und ist er jetzt auch immer ausgeschlafen an diesen Riemen, wenn sein Alter ankommt. Weil der ihnen alles erzählen tut. Die haben ja keine Geheimnisse voreinander. Und da hat der Günther auch als erster Spitz gekriegt, wie es endlich geklappt hat mit dem Ausschuss. Mörkes, wir haben es geschafft. Nein, ich möchte jetzt noch nicht fahren. Lass uns ein paar Schritte laufen. Mörkes, wir haben es geschafft. Der Bund, die Länder, die Gemeinden und der Bundeszentralverband der Energiewirtschaft haben sich auf ein gemeinsames Konzept geeinigt. Mörkes, in allen Städten über 100.000 Einwohner, bundesweit, überall bundesweit, werden riesige Leuchtreklamen errichtet mit 30 Meter hohen Buchstaben. Und mit Einbruch der Dunkelheit werden die angehen und dann strahlen die, Mörkes. Gleißende Helligkeit werden die durch die Nacht strahlen. Strom muss gespart werden, koste es, was es wolle. Strom muss gespart werden, koste es, was es wolle. Bundesweit. Wie finden Sie das? Zu lang. Als Werbung ein bisschen zu lang. Im Gegenteil, Mörke, sowas kann gar nicht lang genug sein. Ja, wissen Sie, wer den Auftrag dafür höchstwahrscheinlich schon in der Tasche hat? Wir. Mörke, wir. Bundesweit. Herrschaften, da haben Sie mitgekriegt. Sparen heißt Geld ausgeben. Wenn man das erstmal kapiert hat, dann braucht man seine Augen nur mal öfter in eigenen Briefkasten hängen. Und schon sieht man, wo der Zukunft lang geht. Besonders auch in diese Postwurfsendungen. Ja, gucken Sie mal, diesen Zinnteller, 21 cm Durchmesser, 30 Mark. Was glauben Sie, warum der da hängt? Moment mal, Vita! Vita, so, komm, erzählst du die Herrschaften mal, warum der Zinnteller hier an der Wand hängt? Junge, das hörst du nicht gern. Da war sie nämlich selber mit der Ketchupflasche. Da hatte sich oben dieser übliche Proppen drauf gebildet. Ja, ich sag noch, geh mal bei die Oma, das soll die mit der Stricknadel locker pieksen. Haut sie so von unten dagegen, nicht? Und patsch hier, nur das war Markenketchup, nicht? Originalqualität, ne? Ja, was sollten wir jetzt machen? Ne? Bilder umhängen ging nicht wegen der Staubränder. Und neu tapezieren. Ja, unter 300 Mark kriegen sie den Raum nicht gemacht, auch als Heimwerker. Nicht? Und und dann lag eines Tages dieser Zinnteller im Briefkasten und stand noch extra oben drüber. Unser Haushaltswaren helfen sparen. Ah, und da sind wunderbare Sachen drin. Ein Rumtopfglas für 4,95, 3 Liter. Da kann sich auch eine 6-köpfige Familie dran besoffen fressen. Mit der Gewürzspritze zum Würzen von Fleisch und Geflügel von innen. Da ist man für 15 Mark sein eigener Tierarzt. Kann der Hühner da noch so eine letzte Injektion verpassen. Unser Haushaltswaren helfen sparen. Och, da sind Sachen drin, bis hin zu diesem Geschirrspüler, den ja unseren Onkel Alvis geholt hat. Weil der muss sich ja seit einem Jahr schon sein Essen selber machen. Das ist jetzt so eine blumige Umschreibung, dass die Tante da das Zeitliche gesägt hat. Ja, und für diesen Verlust besser drüber wegzukommen, will er jetzt nicht auch noch den ganzen Abwasch da am Hals haben. Also eines Tages stand das Ding nicht nur da, sondern auch in der Gebrauchsanweisung. Wenn man damit sparen wollte, dann sollte man nur dann mitspülen, wenn es wirklich ganz voll ist. Die oben wie unten. Also hat Onkel Alvis erstmal sein Frühstücksgeschirr drin getan. Ja. Dann kam das zweite Frühstück. Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendbrot. Und so ging das weiter. Bloß am dritten Tag war das Luder immer noch nicht voll. Und so fing denn Alvis langsam das Porzellan an auszugehen. Zufällig zu Besuch. Ich sag... Junge, so kriegst du das Ding natürlich nie am Laufen. Du bist doch ein Blödmann. Hast du jetzt den Postwurf wieder nicht richtig kapiert? Hier, da ist er doch. Guck mal hier, unser Haushaltswaren helfen sparen. Ich kannst du doch den Geschirrspüler nicht ohne Zubehör verwenden. Da steht das. Steingut Serie Pfalzgraf. Auch einzeln erhältlich. Kaffeegeschirr für 6 Personen, 15-teilig 59 Mark. Und für zur Sicherheit tust du noch hier das Tafelservice 16-teilig 139 bei. Ja, dann sollst du auch mal gucken, was denn die Maschine an Losjubeln fängt. Ja, jetzt Herrschaft, ein Thema Heizung und Warmwasser. Was ja uns Haushaltungsvorstände seit Jahren schon die Schauer der Wehmut über den Puckel jagt, bis unten runter, wenn man diese Rechnungen begucken tut. Da gucken Sie mal, früher hatten wir doch Koks, hieß es, Öl wäre billiger. Da sind wir umgestiegen, bums, ging das Öl hoch. Ja, aber Gas wäre reichlich da, nicht? Wir uns auf Gas gelegt, nicht? Schon ging das hoch. Ja, meinten Sie, das müsste? Weil der Gaspreis ja an den Öle befestigt wäre. Und sollte man lieber Sonne nehmen. Ich glaube, wenigstens für ein warmes Wasser, nicht? 30.000 Mark, der Anlage, könnte man immer schön für lau duschen. Ja, ich sage dann, wer weiß, wann dann die Sonne mit den Preisen nachzieht. Ich kenne doch die Brüder. Geh mir weg. Außerdem, wie wollen sie an einem Tag nicht mit der Sonne nicht das Warmwasser für ein ganzes Jahr aufbrühen. Nee, so oft wie die bei uns am Scheinen ist. Nee, was wir viel mehr haben, ist Regen. Nicht auf den ist Verlass. Ja, und das haben wir beide, ne? Die Roswitha und ich. Nicht, wir haben uns was anderes ausgedacht. Nicht, das hat sie jetzt mal aufgemalen, so nach meiner Anweisung, ist klar. Ah, oh, wunderbar, Vita. Also ganz herrlich getroffen. Das ist ein kleines Städtchen, ich können Sie selber sehen. Und soll heißen Alternative Regenenergie. Und funktioniert mit so Dächer so wie Badewannen. Da tut der Regen jetzt drin plästern, Und dann, ja, also guck da, ne, weil kann er nicht mehr ablaufen. Da ist ein Wohnhaus, da ist immer wieder, ja, ein Bungalow. Die Kirche kriegt so einen Trichter, dass man den Turm auch in Zukunft noch erkennen kann. Und hier hat sie hingemalen, dat, aus meinem Notizbuch hat sie das hier abgemalen. Müssen Sie vorstellen, wie jetzt die Wärme funktioniert. Oben denken Sie sich das Dach, hier ist ein Wasserkran. Und wenn ich den jetzt aufdrehe, fängt das Wasser am Laufen und muss hier an so ein Wasserrad vorbei. Das fängt wie verrückt am Drehen und treibt an Dynamo. Ja, und der Strom, der der macht, der tut dann unten das Wasser aufheizen. Ich komme wunderbar warm da raus. Und wissen Sie, warum das alles hinhaut? Weil der Strom schneller fließen tut wie das Wasser. Ja, nee. Ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen, nicht ehrlich. Der Strom ist schon hier unten da, wenn das Krag erst ankommt. Glauben Sie nicht? Ja, Vita, die glauben das nicht. Bitte, sind hier Fahrradfahrer drunter? Die können dann aber dann diese kleinäugige Thomasse bescheinigen. Da haben Sie doch auch ein Fahrrad vorne, am Vorderrad diesen Dynamo. Und weil das Licht schneller scheint, wie Sie treten können. Deshalb ist der Radweg vorne immer schon hell. Bevor Sie überhaupt da sind. Das stimmt, das ist, komm, da kann ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Deshalb, Herrschaften, sparen Sie schön. Sie sparen sie reichlich, ohne zu knausern, und vor allen Dingen sparen sie richtig. Denn die Zukunft ist vielleicht eher da, wie manch einer denkt. Und falls Sie meinen Schwibcousin treffen, wie verbieten Sie denen seine 12 Zylinder? Oder können Sie meinetwegen auch gegenfahren? Ja, weil für Leute wie den sind sogar 1,6 Liter genau genommen noch viel zu... Viele Probleme gibt's im Leben, manche Rätsel tut es geben, teils im Großen, teils im Kleinen, die sich nicht zusammenreimen. Und man fragt sich immer wieder, wie funktioniert denn dies nun wieder? Worin steckt denn hier der Sinn und warum haut das nicht hin? Meine Antwort auf so Fragen will ich euch ganz offen sagen. Man braucht nur Mut und Fleiß, drum tut euch nicht beschweren. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären.